Wenn der Sohn im Bannkreis seiner Mutter bleibt, überschwemmt das Weibliche seine Seele. Es hindert ihn, seinen Vater zu nehmen und engt damit sein Männliches ein. Und wenn die Tochter im Bannkreis ihres Vaters bleibt, überschwemmt das Männliche ihre Seele. Es hindert sie, ihre Mutter zu nehmen und engt damit ihr Weibliches ein. Das Weibliche in der Seele des Mannes nennt C.G. Jung die Anima. Und das Männliche in der Seele der Frau nennt er den Animus. Die Anima entfaltet sich stärker, wenn der Sohn im Bannkreis seiner Mutter bleibt. Doch merkwürdigerweise hat er dann weniger Verständnis und Mitgefühl für andere Frauen. Und er findet bei Frauen und Männern weniger Anklang. Und der Animus entfaltet sich stärker, wenn die Tochter im Bannkreis ihres Vaters bleibt. Doch merkwürdigerweise hat sie dann weniger Verständnis und Mitgefühl für andere Männer und sie findet bei Männern und Frauen weniger Anklang. Die Wirkung der Anima in der Seele des Mannes hält sich in Grenzen, wenn er schon früh hinüber in den Bannkreis seines Vaters trat. Doch merkwürdigerweise hat er dann mehr Mitgefühl und Verständnis für die Eigenart und die Werte von Frauen. Und die Wirksamkeit des Animus in der Seele der Frau hält sich in Grenzen, wenn sie schon früh zurück in den Bannkreis der Mutter trat. Doch merkwürdigerweise hat sie dann mehr Mitgefühl und Verständnis für die Eigenart und die Werte von Männern. Die Anima ist also das Ergebnis des Nichtnehmens des Vaters durch den Sohn. Und der Animus ist das Ergebnis des Nichtnehmens der Mutter durch die Tochter.